Tödlicher Irrtum. Ein Fall für Patrick Reich. Ein Krimi zum Deutschlernen von Volker Bohrbein und Christian Baumgarten. Copyright Cornelsen Verlag Berlin 2009. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Das Gleiche gilt für das Programm sowie das Begleitmaterial. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den Paragraphen 46 und 52a Urhebergesetz. Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Vorwort. Privatdetektiv Patrick Reich und seine Lebensgefährtin Constanze wollen auf der Nordseeinsel Sylt ein paar Tage Urlaub machen. Der Kurzurlaub nimmt ein unerwartetes Ende. Ein Aktenkoffer führt zu einem tödlichen Irrtum. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind: ein Fremder im Zug. Er sitzt neben Constanze. Ist er für eine Katastrophe verantwortlich? Ein mysteriöser BMW-Fahrer. Welche Rolle spielt er? Bernhard Diener, Inhaber des Clubs Belle Etage. Er wird Zeuge einer Entführung. Richard Tauber, Kriminalhauptkommissar, Freund von Patrick Reich. Patrick Reich, Privatdetektiv. Er hat Angst. Constanze Zeigen, Freundin von Patrick Reich. Sie wird das Opfer einer Verwechslung. Orte der Handlung? Berlin und Westerland, Sylt. Zug von Hamburg-Altona nach Westerland. Zeit der Handlung? Ostern. Kapitel 1. Berlin. 1. April. Gründonnerstag. Leise klopft der Regen an die Fenster. Constanze hat es sich in der Küche gemütlich gemacht. Sie trinkt einen heißen Tee. Zufrieden schaut sie aus dem Fenster. Sie freut sich auf ein verlängertes Wochenende auf Sylt. Die Tür geht auf. Patrick kommt in die Küche. Er umarmt seine Lebensgefährtin. Möchtest du auch einen Tee? Gerne. Ist noch etwas von dem Kuchen übrig geblieben? Ein kleines Stück. Patrick genießt den heißen Tee und den Rest des Schokoladenkuchens. Hast du schon gepackt? Fragt Patrick. Ja. Mein Koffer ist gepackt. Um deine Reisetasche kümmere ich mich später. Wann fährst du morgen früh? Abfahrt 9.26 Uhr, Hauptbahnhof, Gleis 8. Umsteigen in Hamburg-Altona. Ankunft in Westerland, 15.35 Uhr. Patrick lächelt. Deine Antwort ist kurz und knapp, wie das Protokoll eines Polizisten. Mein Schatz, das habe ich von dir gelernt. Schade, dass wir nicht gemeinsam fahren können. Ich kann immer noch nicht genau sagen, wann ich Sonnabend aus dem Büro komme. Ich rufe dich aus dem Zug an und sage dir, wann ich in Westerland bin. In Ordnung, Patrick. So machen wir das. So, und jetzt wird gepackt. Du brauchst 2 Jackets, 2 Pullover, 2 Hosen, sagt Constanze energisch. Oh nein, bitte nicht so viel Gepäck. Es fällt niemandem auf, wenn ich an 2 Abenden das gleiche Jackett und die gleiche Hose trage. Doch, mir fällt es auf, Liebling. Tu es für mich. Außerdem gehen wir am Samstag und am Sonntag essen. Morgen Abend treffe ich im Übrigen Bernhard, auch Bernhardine genannt. Muss ich eifersüchtig sein? Constanze lacht laut auf. Mit Sicherheit nicht. Na gut, packen wir. Aber zuvor, Constanze, möchte ich einen Kuss von dir. Kapitel 2. Zug von Hamburg-Altona nach Westerland. 2. April. Karfreitag, 12.33 Uhr. In Hamburg-Altona geht Constanze auf den Bahnsteig 6 und steigt in die Nordostseebahn nach Westerland um. Sie sucht ihren Platz. Ein gepflegter junger Mann sitzt auf ihrem reservierten Fensterplatz. Er hat lange schwarze Haare und trägt ein auffallendes Parfum. Er liest Zeitung. Von Constanze nimmt er keine Notiz. Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz. Ich habe den Platz am Fenster reserviert, sagt Constanze zaghaft. Sie zeigt auf ihre Platzreservierung. Der junge Mann reagiert ungehalten. Tut mir leid, ich dachte, der Platz sei nicht besetzt. Er steht auf und legt seine Zeitung auf den Platz am Gang. Seinen schwarzen Aktenkoffer lässt er an dem Platz über dem Fenster. Konstanze legt ihren Aktenkoffer daneben. Der junge Mann hilft Konstanze, ihren Trolley unterzubringen. Ich fahre bis Westerland und schaue gern aus dem Fenster. Ich finde die Landschaft schön. Kein Problem, sagt der junge Mann nun mit freundlicher Stimme. Der Zug setzt sich in Bewegung. Fahren Sie die Strecke öfter? Früher ja, antwortet Konstanze. Als Kind habe ich mit meinen Eltern die Ferien immer auf Sylt verbracht. Wir haben dort eine Ferienwohnung. Ich bin aber lange nicht mehr auf der Insel gewesen. Konstanze macht eine kleine Pause. Warum nicht? Ich hatte keine Gelegenheit. Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? Ich arbeite seit einigen Monaten als Sozialarbeiterin an einer Schule in Berlin. Und Sie? Was machen Sie? Ich bin für mehrere Sicherheitsfirmen tätig. Das ist ja interessant. Erzählen Sie. Die Neugier von Konstanze ist geweckt. Ach, wissen Sie, das ist ein Job wie jeder andere auch. Viel Routine. Konstanze merkt, dass ihr Nachbar nicht über seinen Beruf reden möchte. Sie holt ein Buch aus ihrer Manteltasche. Mal liest sie, mal schaut sie aus dem Fenster. Sie bestellt bei dem Bistrowagen Kaffee und Kuchen. Der junge Mann ist eingeschlafen. Handy und Zeitung liegen auf seinen Knien. Konstanze blickt aus dem Fenster und sieht mit einem Mal den Nordostseekanal unter sich. Beladene Schiffe fahren auf dem Kanal. Konstanze schaut auf die Uhr. 13.33 Uhr. Noch 2 Stunden und ich bin auf Sylt. 15 Uhr. Der Zug fährt über den Hindenburgdamm. Konstanze ist fasziniert. Sie fragt sich, wo beginnt das Meer und wo beginnt das Land? 15.29 Uhr. Kaitum, hier ist Kaitum. Erschreckt springt der junge Mann auf. Er nimmt den schwarzen Aktenkoffer. Er verlässt schnell den Zug, ohne sich von Konstanze zu verabschieden. Konstanze sieht ihn Sekunden später auf dem kleinen Bahnhof. Er telefoniert. Er sieht nervös aus. Kapitel 3. Westerland, Sylt. 2. April, Karfreitag, 15.35 Uhr. Westerland, sehr geehrte Fahrgäste, der Zug endet hier. Bitte aussteigen. Konstanze nimmt ihren Trolley. Den Aktenkoffer legt sie oben auf. Sie geht zu Fuß durch die Innenstadt zur Ferienwohnung. Ostern steht vor der Tür. Die Insel erwacht aus ihrem Winterschlaf. Überall ist das erste zaghafte Grün zu sehen. Die Sylter sind dabei, ihre Gärten herzurichten. Bunt bemalte Ostereier hängen an Bäumen in den Vorgärten. Die Saison wird eröffnet. Die Ferienwohnung liegt im 4. Stock in der Brandenburger Straße Nummer 20. Konstanze nimmt den Fahrstuhl. Voller Freude betritt sie die Wohnung. Trolley und Aktenkoffer stellt sie in das Schlafzimmer. Konstanze öffnet die Fenster. Frische Luft breitet sich in den Räumen aus. Die Sonne bringt Licht in die Wohnung. Konstanze genießt den Blick hinaus zu den Dünen und zum Meer. Sie fühlt sich wohl. Sie ruft Patrick an. Die Mailbox geht an. Schatz, ich wollte dir nur sagen, dass ich gut angekommen bin. Bis bald, ich liebe dich. Sie schaltet das Radio ein. Und nun zum Wetter. Die Vorhersage für die nächsten Tage: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Wind mit Stärke 4 aus Nordwest. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Typisches Syltwetter, denkt Konstanze und macht sich auf den Weg, um die wichtigsten Lebensmittel einzukaufen. Trotz des Feiertages haben einige Geschäfte geöffnet. In der Stadt begegnet sie Bernhard. Er begrüßt Konstanze herzlich und laut. Fußgänger drehen sich erstaunt um. Konstanze ist das ein wenig peinlich. Konstanze kennt Bernhard schon seit einer Ewigkeit. Er hat sich kaum verändert. Bernhard ist bunt gekleidet. Über dem schneeweißen Hemd liegt ein lila Kaschmirpullover. Die farbige englische Hose und die schicken Sportschuhe sehen teuer aus. Er trägt auffallenden Schmuck. Die goldene Halskette mit einem Kreuz passt zu seiner großen Armbanduhr. Das ist ja eine Überraschung. Mit dir habe ich noch nicht gerechnet. Schön, dich schon jetzt zu sehen. Warum bist du so lange nicht mehr auf der Insel gewesen? Wie geht es deinen Eltern? Bist du mit deinem Mann hier? Habt ihr endlich geheiratet? Bist du mit deinem Studium fertig?", fragt Bernhard neugierig. So viele Fragen und alle durcheinander. Heute Abend antworte ich dir. Jetzt muss ich erst einmal einkaufen. Einverstanden. Komm aber nicht zu spät. Wir haben uns sicherlich viel zu erzählen. Lachend verabschieden sich beide. Kapitel 4. Westerland, Sylt. 2. April. Karfreitag. 21 Uhr. Gegen 21 Uhr geht Konstanze in den Club von Bernhard. Er liegt in der Nähe der Strandpromenade und ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen, die Musik mögen und sich unterhalten wollen. Schön, dass du gekommen bist, begrüßt Bernhard Konstanze herzlich. Darf ich dir etwas zu trinken anbieten? Gerne. Einen Apfelkorn mit Wasser. Kommt sofort. So, liebe Konstanze, jetzt erzähle. Wie hast du deinen Freund kennengelernt? In einem Französischkurs an der Volkshochschule Region Kassel. Aus der Liebe zur französischen Sprache wurde die Liebe zwischen Patrick und mir. Wollt ihr heiraten? Ich liebe Hochzeiten. Schon möglich. Du wirst es rechtzeitig erfahren. Und wollt ihr Kinder? Konstanze wird rot im Gesicht. Bernhard fragt schnell weiter. Wie alt ist dein Freund? Er ist etwas älter als ich. Wie viele Jahre? Bernhard möchte wirklich alles wissen. Patrick ist Mitte 30, also etwa 10 Jahre jünger als du, lieber Bernhard. Und genau wie du sieht er jünger aus. Danke für das Kompliment, sagt Bernhard geschmeichelt. Ich muss trotzdem an meiner Figur arbeiten. Konstanze widerspricht nicht. Sport könnte Bernhard wirklich nicht schaden. Joggen wir morgen früh zusammen am Strand? Schlägt Bernhard vor. Das geht leider nicht. Morgen früh habe ich einen Termin in einer Agentur, die meine Ferienwohnung vermieten soll. Ich habe eine volle Stelle als Sozialpädagogin an einer Schule in Berlin. Ich, das heißt wir, werden wohl nur noch 2 oder 3 Mal im Jahr einen kurzen Urlaub machen können. Schade. Weißt du was? Ich lasse mich morgen in meinem Club vertreten. Dann können Patrick, du und ich den Samstagabend gemeinsam verbringen. Tolle Idee, antwortet Konstanze. Ich habe Lust auf Fisch. Gehen wir in das Fährhaus? Du weißt immer noch, wo man den besten Fisch essen kann. Mit einer herzlichen Umarmung sagen sich Konstanze und Bernhard auf Wiedersehen. Kapitel 5. Westerland, Sylt. 3. April. Samstagmorgen. 7.45 Uhr. Konstanze wacht auf. Sie schaut auf den Wecker. 7.45 Uhr. Sie bleibt noch ein paar Minuten im Bett. Dann steht sie auf. Sie hat sich für den Tag viel vorgenommen. Nach einem knappen Frühstück geht sie ins Badezimmer. Ein Blick aus dem Fenster sagt ihr, dass am frühen Morgen noch warme Kleidung angesagt ist. Gut, dass ich den Mantel mitgenommen habe, denkt Konstanze. Um 9.30 Uhr hat sie einen Termin bei der Agentur, die ihre Ferienwohnung vermieten soll. Sie öffnet den Aktenkoffer, um die notwendigen Unterlagen für das Gespräch herauszunehmen. »Das darf doch nicht wahr sein!« ruft sie laut. Konstanze trinkt ein Glas Wasser. Nach und nach beruhigt sie sich. Konstanze spricht mit sich selbst. »Ich habe den falschen Aktenkoffer. Es gibt nur eine Möglichkeit. Der Koffer wurde im Zug verwechselt. Jemand anders ist jetzt im Besitz meines Aktenkoffers. Ja, natürlich!« Der Mann im Zug. Er hat geschlafen. Kurz vor Keitum ist er aufgewacht und in der Hektik des Aufbruchs hat er meinen Aktenkoffer mitgenommen. So muss es gewesen sein. Patrick wäre stolz auf mich. Konstanze schaut sich die Papiere genauer an, findet aber keinen Hinweis auf den Besitzer. Sie findet jedoch einen Bauplan eines Hauses. Auf ihm ist in roter Farbe ein Weg durch ein Haus markiert. Er führt vom Keller in den 4. Stock. Auch die Adresse des Hauses ist angegeben. Maybachstraße 12, sowie ein Datum, 3. April. Auf einem kleinen Zettel steht Origami-Typ SEKB. Konstanze ist ratlos. Was hat das alles zu bedeuten? Telefonisch ist Patrick nicht zu erreichen. Deshalb notiert sie auf einem Zettel Straßennamen, Hausnummer, Datum und das merkwürdige Wort Orgami-Typ SEKB und legt die Notizen unter das Telefon im Flur. Vielleicht kann ihr Freund Patrick Reich etwas damit anfangen. Das Gespräch in der Agentur ist kurz. Ohne Dokumente, kein Vertrag. Auf dem Rückweg kauft Constanze ein. Kapitel 6. Westerland, Sylt. 3. April. Samstag. 10.30 Uhr. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Ausgerechnet heute. So ein Pech. Constanze geht die Treppe herauf. Eine innere Stimme sagt ihr, dass heute am 3. April etwas Schlimmes passieren wird. Sie geht schneller. Vor der Wohnungstür bleibt sie stehen. Sie traut ihren Augen nicht. Die Wohnungstür ist aufgebrochen. Constanze ist über sich erstaunt. Sie empfindet keine Angst. Leise geht sie in ihre Wohnung. Sie bemerkt den Geruch eines Männerparfums. Sie geht in das Schlafzimmer. Plötzlich wird ihr schwarz vor Augen. Sie fällt auf den Boden. Wie von Weitem hört sie eine drohende Stimme. »Wo ist der Aktenkoffer? Reden Sie!« Constanze spürt eine Pistole an ihrem Kopf. »Wo ist der Aktenkoffer?« Langsam hebt sie ihren rechten Arm und zeigt auf die Küche. Sie verliert von Neuem das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, sieht sie den Unbekannten aus dem Zug. Ihre Blicke kreuzen sich für den Bruchteil einer Sekunde. »Die Frau weiß zu viel«, hört sie einen der zwei Männer sagen. »Wir können sie nicht hier lassen. Wir nehmen sie mit und entscheiden später über ihr Schicksal.« Constanze versucht zu schreien. Kein Ton kommt aus ihrem Hals. Sie hat Angst. Todesangst. 10.45 Uhr. Die beiden Männer nehmen Constanze zwischen sich. Langsam gehen sie die Treppe hinunter. Jetzt spürt Constanze die Pistole im Rücken. Auf dem Parkplatz vor dem Haus steht ein dunkler BMW. Constanze ist verzweifelt. Gibt es denn niemanden, der sieht, dass ich entführt werde? Bevor sie in das Auto gestoßen wird, blickt sie sich kurz um. Sie sieht Bernhard. Von Weitem winkt er ihr zu. Kann das die Rettung sein? Zu spät. Als Bernhard sich dem Wagen nähert, gibt der Fahrer Gas. Kapitel 7. Irgendwo auf Sylt. 3. April. Samstag. 10.50 Uhr. Mit verbundenen Augen liegt Constanze auf dem Rücksitz des Autos. Die beiden Männer schweigen. Constanze versucht, sich zu konzentrieren. Sie erinnert sich an einen Fall, über den Patrick gesprochen hatte. Eine Frau wurde entführt. Sie konnte der Polizei nach ihrer Rettung wichtige Hinweise geben. Sie hatte sich gemerkt, in welcher Richtung die Verbrecher fuhren. Und sie konnte auch etwas über den Zustand der Straßen sagen. Nach ungefähr 30 Minuten Fahrt hält das Auto. Die beiden Männer zerren Constanze aus dem Wagen. Constanze riecht frische Luft und spürt einen starken Wind. Sie ahnt, wo sie sein könnte. Im Norden von Sylt, wo alleinstehende Häuser dem Wind ausgesetzt sind. 11.20 Uhr. Wir müssen am Ellenbogen sein, denkt Constanze. Wenige Sekunden später wird sie in ein Haus geführt. Die Männer gehen mit ihr eine Treppe hinunter. Constanze zählt 7 Stufen. Kalte Luft umgibt sie. Schau nach, ob sie ein Handy hat, sagt der Ältere zu dem jüngeren Mann aus dem Zug. Er findet es in der rechten Manteltasche. Hat sie telefoniert? Ja, gestern. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Zerstöre das Handy. Der junge Mann gehorcht. Sie setzen Constanze auf einen Stuhl und fesseln sie mit einem Seil. Dann verlassen beide ihr Opfer. Constanze hört durch die geschlossene Kellertür das Gespräch der beiden Männer. Was machen wir mit der Frau? Eine Entführung war nicht vorgesehen. Hast du einen Vorschlag? Pause. Wir lassen sie in diesem Haus, bis alles vorbei ist. Danach sehen wir weiter. Aber eines ist sicher. Wir können sie nicht einfach gehen lassen. Sie hat dich im Zug gesehen und kann der Polizei von dir eine genaue Beschreibung geben. Sie ist für uns ein Sicherheitsrisiko. Wir müssen sie aus dem Weg räumen. Da mache ich einfach nicht mit, hört Konstanze den Mann aus dem Zug sagen. Einbruch ist Einbruch, aber Mord ist eine andere Sache. Wir lassen sie einfach hier. Ich habe das Haus für 2 Wochen gemietet. Und morgen sind wir über alle Berge. Wir werden sehen. Fahren wir zurück in die Maybachstraße. Auf uns wartet ein Job. Ein lukrativer. Beide verlassen lachend den Keller. 1000 Gedanken gehen Konstanze durch den Kopf. Sie denkt fieberhaft nach. Kapitel 8. Berlin-Westerland. 3. April. Samstagnachmittag. Patrick Reich macht sich große Sorgen. Seit Freitagabend hat er nichts mehr von seiner Freundin gehört. Das ist ungewöhnlich. Sie ist telefonisch nicht zu erreichen, weder auf dem Festnetz noch auf dem Handy. Er ist in so großer Sorge, dass er mit dem Flugzeug nach Sylt fliegt. Ein Taxi bringt ihn in die Brandenburger Straße. Die Haustür steht offen. Feriengäste laden ihre Koffer aus und stellen sie an den Fahrstuhl. Das dauert Patrick alles viel zu lange. Er geht schnell die Treppen hinauf. Die Wohnung liegt im 4. Stock. Es ist die letzte Wohnung auf dem Gang. Er sieht die aufgebrochene Wohnungstür. Sein Herz klopft wie wild. Er versucht ruhig zu atmen. Entschlossen geht er in die Wohnung. Privatdetektiv Patrick Reich durchsucht systematisch die Wohnung. Es ist alles aufgeräumt. Die Kleider hängen ordentlich im Schrank. Nichts deutet auf einen Diebstahl hin. Auf dem Küchentisch stehen Einkaufstüten. Der Kassenbon zeigt, dass Konstanze um 9.55 Uhr eingekauft hat. Patrick geht in den Flur. Der Mantel von Konstanze ist weg. Neben der Garderobe steht das Telefon. Was ist das? Fragt sich Patrick, als er einen Zettel sieht, der zur Hälfte unter dem Telefonapparat liegt. Er erkennt sofort die Handschrift von Konstanze. Maybachstraße 12, 3. April. Orgamityp SEKB. Orgamityp SEKB, um Gottes Willen. Das bedeutet Lebensgefahr für Konstanze. Patrick zwingt sich zur Ruhe. Wie kann er seine Freundin retten? Kapitel 9. Westerland, Sylt. 3. April. Samstagnachmittag. Patrick Reich ruft Bernhard an. Patrick kennt Bernhard nur durch Erzählungen seiner Lebensgefährtin. Patrick ist fremd auf der Insel. Bernhard ist der einzige Mensch, an den er sich wenden kann. Vor ihrer Abfahrt hatte Konstanze ihm die Telefonnummer gegeben. Man kann ja nie wissen. 10 Minuten später erscheint Bernhard in der Ferienwohnung. Sie müssen Patrick sein. Konstanze hat mir viel von Ihnen erzählt. Bernhard ist aufgeregt. Was ist passiert, Patrick? Ich darf Sie doch Patrick nennen. Patrick nickt. Kann ich Ihnen in irgendeiner Weise helfen? Patrick unterbricht ihn. Konstanze ist verschwunden. Wie bitte? Fragt Bernhard ungläubig. Konstanze ist verschwunden. Seit gestern Abend habe ich nichts mehr von ihr gehört. Seit gestern Abend versuche ich, sie telefonisch zu erreichen. Ohne Erfolg. Ich mache mir die größten Sorgen, sagt Patrick leise. Wann haben Sie meine Freundin gesehen? Gestern Abend. Wir haben uns in meinem Club Belle Etage getroffen. Wir hatten uns viel zu erzählen. Gegen 22.30 Uhr ist sie nach Hause gegangen. Sie hatte wohl Samstagmorgen einen Termin in einer Agentur. War sie anders als sonst? Möchte Patrick wissen. Nein, überhaupt nicht. Haben Sie Konstanze danach noch einmal gesehen? Bernhard schüttelt den Kopf. Augenblick, doch. Mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Was haben Sie vergessen? Ich hatte heute Morgen in der Gegend zu tun. Ich habe Konstanze auf dem Parkplatz vor dem Haus gesehen. Ich habe ihr von weitem zugewunken. Sie hat aber nicht reagiert. Das hat mich schon gewundert. War sie allein? Nein, sie wurde von 2 Männern begleitet, die dicht, zu dicht neben ihr gingen. Wenn ich jetzt so richtig überlege, ich glaube, die beiden Männer haben sie gezwungen, in das Auto zu steigen. Seine Stimme ist leise geworden. Patrick wird im Gesicht weiß wie eine Wand. Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? Autotyp, Farbe. Haben Sie das Kennzeichen des Wagens erkannt? Wissen Sie, in welche Richtung der Wagen gefahren ist? Bitte denken Sie genau nach. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein. Es handelt sich um einen dunklen BMW. Von dem Kennzeichen habe ich nur die ersten beiden Buchstaben gesehen. KS. Mehr konnte ich leider nicht sehen. Der Wagen fuhr in Richtung Norden. Richtung List. Kapitel 10. Westerland, Sylt. 3. April. Samstag, am späten Nachmittag. Meine Freundin ist entführt worden, sagt Patrick nach einer Weile. Alles deutet darauf hin. Ihre Beobachtungen und die Notizen von Constanze. Und was sagen Ihnen die Notizen? Ganz einfach. Am 3. April soll in der Maybachstraße 12, wo die German Bank eine Filiale hat, ein Safe ausgeräumt werden. Die Täter kennen sich aus. Es handelt sich um einen Origami-Typ SEKB. Die Täter denken, dass die Frau genau dieselben Schlussfolgerungen zieht wie ich. Deshalb haben sie Constanze entführt. Wir müssen sofort die Polizei verständigen, sagt Bernhard aufgeregt. Das Leben ihrer Freundin steht auf dem Spiel. Langsam, langsam. Wir dürfen jetzt keine Fehler machen. Fragen wir uns zuerst, wo sie Constanze versteckt haben könnten. In welchem Teil von Sylt gibt es einsam gelegene Häuser, die an Touristen vermietet werden? Darum kümmere ich mich, sagt Bernhard. Freunde von mir kennen die Insel wie ihre Westentasche. Außerdem arbeiten sie im Immobiliengeschäft. Ich rufe sie an. Gut. Und ich verständige meinen Freund Richard Tauber. Er ist Kriminalhauptkommissar in Kassel. 5 Minuten später. Patrick Reich hat seinen Freund über einen möglichen Einbruch in der German Bank informiert und bittet ihn, seine Kollegen in Westerland zu unterrichten. Das Leben von Constanze habe aber höchste Priorität. Richard Tauber verspricht seine Unterstützung. Und? Was haben Ihre Bekannten gesagt? Fragt Patrick. Fast alle Ferienhäuser sind über Ostern vermietet. Besonders abseits gelegene Ferienhäuser gibt es im Norden von Sylt, am Ellenbogen. Machen wir uns auf den Weg und suchen den dunklen BMW mit Kasseler Kennzeichen. Haben wir ihn, finden wir bestimmt auch das Haus, sagt Patrick energisch. Los geht's. Bitte steigen Sie ein. Patrick nimmt neben Bernhard Platz. Bernhard fährt einen Volkswagen Beetle. Die Sonnenblume am Armaturenbrett passt zu der Farbe des Autos. Knallgelb. Sie fahren Richtung Norden. Patrick achtet auf alle dunklen BMWs. Vor teuer aussehenden Häusern stehen noch teurer aussehende Autos. Sylt gilt als Insel der Reichen. Reichtum wird offen gezeigt. Aber all das interessiert Patrick nicht. Er ist auf der Suche nach seiner Lebensgefährtin. Seit 2 Stunden fahren Bernhard und Patrick über die Insel. Die Sonne ist untergegangen. Allmählich wird es dunkel. Da drüben rechts, da steht der BMW mit Kasseler Kennzeichen, ruft plötzlich Patrick. Bernhard fährt langsamer und hält 50 Meter vor dem Auto an. Ja, ich erkenne es wieder. Der gesuchte Wagen steht in der Einfahrt eines alten Friesenhauses mit redgedecktem Dach. Vorhänge sind vor den Fenstern. Patrick Reich und Bernhard Diener warten ungeduldig und voller Spannung im Auto. Kapitel 11. Westerland, Sylt. 3. April. Samstag, 23.17 Uhr. In dem Haus gehen die Lichter aus. Endlich, sagt Patrick. 2 Männer kommen heraus. Sie steigen in den BMW mit Kasseler Kennzeichen. So, sagt Patrick zu Bernhard. Ich gehe jetzt rein. Rufen Sie bitte die Polizei, wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin. Vorsichtig nähert sich Patrick dem Haus. Er hat keine Schwierigkeiten, die Tür zu öffnen. Er geht zuerst in das Obergeschoss und durchsucht die Zimmer. Nichts. Keine Spur von Constanze. Nach 5 Minuten hat er alle Räume im Ober- und Erdgeschoss durchsucht. Patrick wird nervös. Er fragt sich, ob er die ganze Zeit das richtige Haus beobachtet hat. Er geht in den Keller. Er nimmt den Geruch eines starken Parfums wahr. Das Parfum kommt ihm bekannt vor. Woher kenne ich den Geruch? Patrick versucht sich zu erinnern. Richtig, in der Ferienwohnung von Constanze hat es auch so gerochen. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Patrick öffnet langsam die Kellertür. Mitten in dem kalten, nassen Raum steht ein Stuhl. Daneben liegen Fesseln. Mit der Taschenlampe sucht er den Boden ab. Er findet ein Taschentuch. Er hebt es auf. Es hat rote Flecken. Was wäre, wenn... Patrick hat nicht den Mut, den Gedanken weiterzudenken. Kapitel 12. Westerland, Sylt. 3. April. Ostersamstag. 23.29 Uhr. Erschüttert verlässt Patrick das unheimliche Haus. Er blickt zum Himmel. Wolken schieben sich vor den Mond. Dunkelheit. Er geht zum Auto zurück. Plötzlich hört Patrick wenige Meter vor sich Stimmen. Patrick traut seinen Ohren und seinen Augen nicht. In dem Auto sitzen Bernhard und Konstanze. »Na endlich, wir warten schon auf dich. Wo warst du denn so lange?« fragt Konstanze mit gespielter Gleichgültigkeit. Patrick weiß nicht, was er fühlen, denken oder sagen soll. Er ist sprachlos. Er nimmt Konstanze in seine Arme und hält sie fest. Ganz fest. Privatdetektiv Patrick Reich hat Tränen in den Augen. Hauptbahnhof Westerland, Sylt. 6. April, Dienstag, 9.56 Uhr. Der Zug nach Hamburg-Altona fährt in Kürze ab. Bitte einsteigen. Die Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Konstanze hat am Fenster Platz genommen. Patrick sitzt ihr gegenüber. Er liest die Sylter Rundschau. Guck mal, sagt er nach einer Weile. Du stehst in der Zeitung. Heute schon? Lächelt Konstanze. Das ging aber schnell. Sie nimmt die Zeitung und liest. Westerland. In der Nacht von Ostersamstag zu Ostersonntag wurde der Safe der German Bank professionell geöffnet und ausgeraubt. Die Polizei wurde durch einen Hinweis informiert und erwartete die Gangster. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter genaue Informationen über das Sicherheitssystem der Bank. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter 25-jähriger Bankräuber tödlich getroffen. Eine von den Tätern entführte Frau aus Berlin konnte sich selbst befreien.